Alles wird ganz anders. Alles wird so schön. Es wird alles gut gehen. Wir werden das noch sehen. Herr Kennedy. Nicht mehr weiter. Wir haben den Krieg verloren. Herr Kennedy, wir lieben Sie. Herr Kennedy. Herr Kennedy, wir lieben Sie, wir lieben Sie. Herr Kennedy. Der eine Bruder ist doch tot, der andere sogar auch. Bleibt denn da was über? Oder stehen wir auf dem Schlauch? Herr Kennedy, wir lieben Sie. Wir lieben alle, die so sind wie Sie. Herr Kennedy, wir lieben Sie, wir lieben Sie, wir lieben alle, die so sind wie Sie. Ha! Der Künstler an der Spitze darf doch niemals untergehen, der spielt mit unseren Nerven, der meint es gut, der meint es gut. Herr Kennedy, wir lieben Sie, wir lieben Sie, wir lieben alle, die so sind wie Sie.